Jetzt als sie bist, haben sie dich ausgelacht. In ihren Augen hast du zu viel Fantasie. Du wirst ein Träumer, du wärst sonderbar, haben sie gesagt. Ich sag ein Segen, dass du nicht so bist wie sie. Bitte bleib so wie du bist, bleib so besonders. Auch wenn tausend Leute sagen, mach es anders. Leb, leb deinen Traum, hör auf dein Herz, dem kannst du vertrauen. Leb, leb deinen Traum, träum anders, weiß ich, ist alles. Da draußen nie alleine bist. Mit bloßen Augen sind die Engel schwer zu sehen. Doch ich weiß, dass du im Himmel gute Freunde hast. Und auch ich werd wie ein Fels hinter dir stehen. Dass du es schaffen kannst, steht tief in deinen Augen. Du darfst nur nicht aufhören, an dich zu glauben. Leb, leb deinen Traum, hör auf dein Herz, dem kannst du vertrauen. Leb, leb deinen Traum, träumen, das weiß ich, ist alles gut.